Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Fremdgehen find ich gut. Wer von euch ist dieser Meinung, dieser Auffassung? Wer von euch geht fremd, knallhart fremd, obwohl er in einer festen Beziehung steckt? Und wer von euch ist ganz anderer Auffassung und hat vielleicht auch schon üble Erfahrungen gemacht, sprich ist nach Strich und Faden belogen und betrogen worden? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Markus, 20 Jahre. Hi. Bin ich jetzt drauf, ja? Du bist jetzt drauf, genau. Also, Millionen hören dich jetzt. Ja, Millionen, echt? Ja, klar. Ja, was sonst? Ich hoffe nur eins, dass meine Freundin mich jetzt nicht hört. Na, die nur gerade nicht. Dann wären das Millionen, eine Million und eine Person. Na gut. Nee, gut. Also folgendes. Ich habe Scheiße gebaut. Und zwar in der Sache, ich bin seit anderthalb Jahren mit meiner Freundin jetzt zusammen. Ja. Und eigentlich auch sehr glücklich. Mhm. Und bis halt auf, wo ich ihre Freundin kennengelernt habe. Ihre beste Freundin. Mhm. Und das Problem ist, ich habe mich dann halt in die beste Freundin von ihr verliebt. Mhm. Und ich habe auch ein Verhältnis mit der besten Freundin. Parallel laufen? Parallel laufen. Wie lange, also du bist mit deiner Freundin anderthalb Jahre zusammen? Anderthalb Jahre. Und mit der anderen? Das läuft schon über ein Jahr jetzt. Über ein Jahr. Also kann man ja kaum mehr sagen, das eine ist die Hauptfreundin und die andere die Nebenfreunde. Das ist ja fast schon... ungefähr. Und das Problem ist, da sie halt die besten Freunde sind, ist sie auch oft hier bei... Das ist ja der Mega-Stress wahrscheinlich für dich und für sie auch, für diese beste Freundin von deiner Freundin, dieses alles so im Alltag auseinander zu organisieren, ne, mit euch. Ja, das ist super schwer und auch für mich das Problem ist halt, ich weiß nicht, zu wem ich mehr Gefühl habe. Ich mag beide unheimlich gern, aber ich will keine verlieren und ich kann halt keiner die Wahrheit sagen. Nennen wir deine Hauptfreundin Freundin A. Ja, genau. Ne? Sonst kommt man durcheinander. Das ist Freundin A, das ist die Hauptfreundin, mit der du anderthalb Jahre zusammen bist und die andere ist Freundin B. Welche von beiden siehst du denn am meisten? Also hauptsächlich meine Freundin, also A. Freundin A, Freundin ja, A. Aber das Problem ist, ich wohne in Düsseldorf. Und jetzt erzähl dir nicht so Einzelheiten, nicht, dass du dann irgendwie noch erkannt wirst. Nein, stimmt. Das auf jeden Fall, jetzt habe ich schon gesagt. Naja gut, aber sag nicht noch weiter. Ist nicht schlimm, sie wohnen beide in Köln halt. Ja, okay. Und das Problem ist halt, wenn ich von meiner Hauptfreundin A sage, ich fahre nach Hause, dann stimmt das in Ernst gar nicht. Dann fahre ich zu Punkt B. Kann es schon mal passieren, dass du mit Freundin A in Köln geschlafen hast und sagst, ich muss aber nach Hause und fährst dann ein paar Straßen weiter zu Freundin B und schläfst mit der nochmal? Das ist auch schon passiert, ja. Junge. Scheiße. Das ist aber wirklich scheiße. Und ich weiß halt nicht, wie soll ich mich verhalten? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Und ich will das auch auf Dauer beide, das halte ich auch nicht aus. Was sagt denn Freundin B dazu? Für die ist das ja auch ein großer Stress, ne? Für die das ist super schwer für sie auch, weil sobald wir zu dritt auch mal was unternehmen, das kommt ja auch mal vor, dann... Aber hat das nicht auch seinen Reiz, dass dann irgendwie so viel Geheimnis in der Luft liegt? Ja, sicher, das ist das auf der einen Seite fühle ich mich scheiße, auf der anderen Seite ist das irgendwie auch, das gibt mir irgendwas, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und du könntest jetzt von dir aus so aus dem Hut heraus nicht sagen, welche Frau dir wichtiger ist? Nein, das kann ich nicht. Die eine sieht, meine Hauptfreundin sieht so äußerlich schön aus. Mhm. Ich finde, aber B ist interessant. Sie macht mich irgendwie auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das ist so schwer zu erklären. Bist du sehr, sehr belastet mit einem schlechten Gewissen? Eigentlich eher nicht. Das ist ja so, ich komme eigentlich so gut klar. Bloß du Schwein. Ja, ich weiß. Das ist ziemlich hart. Das ist halt mein Problem. Also ich rede jetzt auch ein bisschen locker und lache darüber, aber das ist wirklich nicht zum Lachen. Versetze mich gerade in die Position von Freundin A. Mein Gott, wenn die das irgendwann rauskriegt, für die bricht ja eine Welt zusammen. Ihr Freund ist weg, der hat sie nach Strich und Faden belogen und betrogen, ne? So wie ich es vorhin sagte. Ja. Und die beste Freundin ist auch hat dann auch die Schweinekarte. Ne? Das Herz ist ja noch, jetzt halte ich fest. Ich halte mich fest. Ich sitze bei meiner vollen Hauptpunkt, die schläft im Nachbarzimmer. Wenn sie das jetzt mitkriegen würde, wenn sie reinplatzen würde, wäre alles so. Warum tust du das denn? Bist du wahnsinnig? Ich meine, ich habe gestern eine Sendung gesehen und dann habe ich, da hast du das Thema gesagt für heute und dann habe ich gedacht, ich wusste, dass ich heute hier schlafe. Mhm. Meine Freundin muss morgen früh raus und. Kann es sein, dass du auch eben doch ein sehr großes schlechtes Gewissen hast und so einen Druck hast innerlich, dass du dich zu dem Schritt hast selbst überredet, hier anzurufen. Ja, vielleicht... Kann sein, ne? Vielleicht hoffe ich auch, dass sie jetzt reinplatzt und alles. Mhm. Und dann das wieder ein. Aber das ist sehr schwer. Markus, ich finde, auf Dauer ist das kein Zustand. Es ist vor allen Dingen extrem unfair deiner Freundin A gegenüber. Ja. Ich weiß nur nicht, wenn du das jetzt auf den Tisch legst, ne, ist das eine Katastrophe. Dann kannst du Freundin A vergessen. Die wird dir das nicht vergeben. Nein, und verzeihen. Niemand. Und dann verliert sie ja nicht nur mich, sondern auch ihre beste Freundin. Und dann Also eine relativ saubere Lösung wäre, wenn du Freundin B, wenn ihr euch trennen würdet, also du und Freundin B, und hoffen, dass das nie rauskommt. Das wäre ganz sauber. Oder wenn dir Freundin B doch wichtiger ist, wenn du in dich gegangen bist, obwohl du wahrscheinlich schon tausendmal in dich gegangen bist, dass du die Beziehung mit Freundin A abbrichst. Das ist jetzt leicht gesagt. Ja, ich weiß, aber du ringst ja auch nach klaren Verhältnissen, ne? Und irgendwann kommt immer irgendwie was raus und dann stehst du da. Stell dir mal vor, das macht mal eine Frau mit dir. Ich würde durchdrehen. Ja, stimmt. Also ich finde, dass jetzt, wie auch immer, irgendeine Entscheidung ansteht bei dir. Du musst irgendwas machen. Ja. Und wenn du schon selbst gerade formulierst, dass dir es vielleicht sogar recht wäre, dass Freundin A reinkommt, das heißt ja, dass dir das eigentlich vielleicht sogar ganz willkommen wäre. Vielleicht auch der große Knall. Wenn sie mit dir reden könnte, wäre das gut, aber das ist halt... Was, wenn sie mit mir reden könnte? Ja, wenn sie auch mit dir, wenn man darüber reden könnte. Aber das ist halt... Dann muss ich ja alles beichten, das. Markus, die Sache ist jetzt besprochen. Ja. Du bist in einer hochgradigen, nennen wir es mal, einer hochgradigen Zwickmühle, aus der du nur so, wenn überhaupt so rauskommst, wie ich es gerade dir gesagt habe, glaube ich. Ja. Das kannst du nicht erst 30 Jahre weitermachen, obwohl solche Sachen habe ich hier auch schon gehört in der Sendung. Aber ich glaube nicht, dass man da glücklich bei wird. Naja, und welche Lösungen kamen da irgendwelche Lösungen bei raus, bei den Fällen, die du schon gehört hast, oder? Nee, ich hatte mal einen Fall, der ein Mann, der 30 Jahre sein Doppelleben geführt hat. Aber das ist, das geht nicht. Ich wünsche dir... Ich will ja auch irgendwann mal eine Familie gründen. Na klar, also, Markus, sei ein Kerl und fälle eine Entscheidung, sprich mit Freundin B, die muss einbezogen werden und dann verändere dein Leben. Ja. Junge, sollen wir nochmal reden miteinander? Bitte? Sollen wir nochmal reden miteinander? Wie meinst du das? Ich würde gerne ein bisschen Kontakt zu dir halten und dass du mir erzählst, wie es weitergegangen ist und wie du dich entschieden hast oder was passiert ist. Ja, wenn ich durchkommen sollte. Wenn du durchkommst oder wir rufen dich nochmal an. Ja, ich bin ja jetzt bei meiner Freundin. Ach so, genau, das geht nicht. Naja, dann versuch du es nochmal. Nee, und Kompliment an deine Sendung, ne? Danke. Alles. Tschüss, Markus. Tschüssi. Fing ja gut an mit einer solchen Geschichte. Mann. Jessica, 15 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Fremdgehen finde ich gut. Du auch? Nein, ich überhaupt nicht. Warum nicht? Oh, es piepst. Was ist los? Ja, du hast einen Fernseher oder ein Radio eingeschaltet. Nein. Nee? Nein. Na, red mal weiter. Also, mein Freund, der ist mir jetzt das dritte Doch, Mal da stimmt irgendwas nicht. Du hast dann das Telefon auf Mithören geschaltet. Stimmt das? Ja. Geht's besser? Ich hoffe, es darf nicht pfeifen. Sonst sind alle genervt, die uns zuhören. Ja, okay. Also, du findest Fremdgehen ziemlich blöde. Ja. Warum? Weil mein Freund mir jetzt das dritte Mal fremdgegangen ist. Wie alt ist dein Freund? 17. 17. Wie lange seid ihr zusammen? Eineinhalbes Jahr. Schon eine lange Zeit, ne? Ja. Und wie hast du das rausgekriegt, dass er dir jetzt schon das dritte Mal fremdgegangen ist? Also, das erste Mal habe ich es rausgekriegt, das war auf einer Party. Mhm. Und die anderen zwei Mal, das hat er mir gesagt. Also, das hat er mir jetzt vor ein paar Tagen gesagt. Auf einer Party? Das heißt, du warst auch auf der Party und du hast es gesehen? Ja, also ich weiß nicht, der hat sich mit der verzogen. Ach, obwohl du auch da warst? Ja. Das ist ja heftig. Ja. Das ist ja heftig. Ja. Und was haben die gemacht? Haben die nur geknutscht oder ging es noch weiter? Ja, das weiß ich nicht, wie es weiterging. Ich bin sofort abgehauen. Mhm. Also als ich da sowas gesehen habe. Und danach, wie hat er sich dann in irgendeiner Weise rechtfertigt? Hat er irgendwas gesagt? Also er meinte, er würde sie nicht lieben und... Ach so, so ein One-Night-Stand. Also, ja, und er wäre besoffen gewesen. Mhm. Und hast du ihm verziehen damals? Ja, das erste Mal ja schon, nur, also vom zweiten Mal habe ich es dann nicht mitgekriegt. Ja. Und jetzt vor zwei Tagen hat er mir dann gesagt, dass er es schon wieder zweimal gemacht hat. Mit derselben? Nee. Nee, mit anderen. Mit anderen, auch wieder nur einmal und weil er betrunken war und so weiter. Ja, er meint. Und was hast du darauf geantwortet? Also ich habe nur gesagt, dass ich sowas nicht, also ich kann sowas nicht mitmachen, aber ich habe ihn sofort wieder nach Hause geschickt. Finde ich eine verdammt gute Reaktion. Wann hat er dir das gesagt, genau? Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Hat er sich seitdem bei dir gemeldet? Nein. Schlechtes Zeichen. Ja. Ich finde deine Reaktion aber richtig und ich finde, dass du das nicht mitmachen solltest. Ja, aber ich komme nicht von ihm los. Nee, aber du bist auch nicht sein Hampelmann. Ne? Wenn er das immer und immer wieder macht und sagt, ich brauche das oder irgend so ein Quatsch und du immer wieder sagst, na gut, dann verzeih ich dir, das ist nicht okay. Ja, okay, aber ja, also jetzt den Tag, da hat er mir auch noch gesagt, er würde es nicht wieder machen, aber ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann. Mhm. Dann hast du ihn rausgeschmissen, ne? Ja. Und eigentlich müsste er sich ja jetzt doch demnächst mal bei dir melden, wenn ihm an der Beziehung gelegen ist. Hat er sich denn dazu geäußert, wie er dir gegenüber empfindet? Ja, er meint, also diese 3 Mädchen, mit der er da fremdgegangen ist, er würde sie nicht lieben. Das wäre einfach nur so, ich weiß auch nicht, aus Lust vielleicht. Hast du, wahrscheinlich hast du es nicht gemacht, aber du solltest ihn vielleicht, wenn ihr das nächste Mal darüber redet, ihn noch mehr nageln. Sprich, warum er das gemacht hat. Und zwar in dem Sinne, ob ihm bei dir irgendetwas fehlt. Kann ja sein. Ja, okay, also einmal da, also wir hätten fast miteinander geschlafen und also er wollte schon, nur also ich hatte gesagt, also er sollte mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ah, daher weht der Wind. Ja, und er meinte, dass er wird mir Zeit lassen, so viel ich will. Mhm. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, dass er dann sofort nach einer anderen wahrscheinlich ja. Also ihr beiden habt noch nicht miteinander geschlafen, weil du dir noch Zeit lassen möchtest. Und er hat große Worte und sagt, lass dir Zeit, aber mach dann trotzdem mit anderen Mädels rum. Ja. Das ist kein guter Zug von ihm. Nee. Jessica, ich finde deinen Standpunkt ganz in Ordnung und kann dich nur bekräftigen, das ist genau richtig, was du gemacht hast. Und telefoniere du ihm nicht hinterher. Es ist jetzt seine Sache, sich bei dir zu melden. Ne? Unbedingt, die nächsten Tage. Ja. Und wenn du ihn so gerne hast, dann kannst du ja, finde ich schon, dann kannst du ihm ja sagen, dass du ihm nochmal eine Chance gibst. Aber wirklich, das ist dann die allerletzte Chance. Und wenn er sich wieder nicht dran hält, dann ist das auch ein Beweis dafür, dass er dich eben doch nicht so sehr lieb hat und dich so sehr respektiert, wie er vorgibt, das zu tun. Ja, okay, aber ich glaube, er hat irgendwie so 2 verschiedene Seiten. Also sagen meine Freundin auch. Also er, so ist er so richtig lieb, wenn er mit mir so allein ist und so. Aber wenn er mit seiner Clique so ist, dann, also ich weiß nicht, ob er zeigen will, was er kann oder nicht. Wahrscheinlich, sowas. Aber du musst ihm eben auch zeigen, dass er nicht mit dir machen kann, was er will. Ja. Das ist ganz wichtig in solchen Beziehungen, dass der auch vor dir Respekt hat. Mhm. Und lass dich auch nicht unter Druck setzen in Sachen Sex. Du entscheidest das, wenn du dazu bereit bist und Lust hast. Ja. Ja? Mhm. Sei streng mit dem Burschen. Und nicht anrufen, ne? Das muss er machen. Ja. Bist du schon am Warten? Wartest du jede Sekunde, jede Stunde, dass das Telefon klingeln sollte? Ja, also ich hoffe es. Ja, klar. Ich hoffe es für dich auch und dass ihr beide euch berappelt. Ja. Ja? Okay. Alles Gute, Jessica. Ja, danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Markus, 26 Jahre alt. Hallo. Hey. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mich jetzt vor 1 Jahr mit meiner Frau kennengelernt. Vor 3 Monaten haben wir geheiratet. Und gestern Abend habe ich sie erwischt, wie sie fremdgegangen ist. Ui, vor 3 Monaten geheiratet? Ja, sprich geheiratet. Ihr habt dann aber sehr schnell geheiratet, ne? Ja. Wieso eigentlich? Vorweg gefragt. Ja, weil wir uns geliebt haben. Ja, aber da heiratet man doch nicht so schnell. Ach, ja. Immer dieselben Fehler macht ihr. Ja. Nun ist aber passiert, ne? Das Kind liegt im Brunnen. Ja. Wir müssen mal gucken, wie wir es wieder rauskriegen. Du hast sie erwischt. Inwiefern? Sie sagte, sie wollte noch Freundin fahren. Nur ich wusste, dass die Freundin überhaupt nicht da war. Da hat sie sich versprochen oder sowas. Mhm. Bin ich hinterher gefahren. Wie, mit dem Auto? Verfolgungsjagd so? Ja, ich bin hinterher gefahren, unauffällig. Ach. Und dann habe ich sie erwischt dabei. Ja, wie erwischt? Dass sie zu einem anderen Mann gegangen ist. Ja. Also von der Disco war das. Mhm. Da haben sie sich geküsst. Und danach ist sie mit dem Mann gefahren. Da war sie die ganze Nacht nicht da. Du saßt im Auto und hast aus dem Auto gesehen, wie sie mit dem Mann sich geküsst hat? Nein, ich habe sie ja, genau vor der Disco war das. Ja, das hast du gesehen. Also ja, das habe ich gesehen. Du saßt im Auto und dann bist du weiter mit denen, also hinter denen hergefahren. Und dann ist sie mit dem Mann in die Wohnung gegangen. Ja. Da war sie die ganze Nacht weg. Ja. Ich war die ganze Nacht fertig, konnte nicht schlafen, nichts. Mhm. Und bist du dann irgendwann nach Hause gefahren oder hast du gewartet vor der Tür? Ich habe 2 Stunden noch gewartet und dann bin ich gefahren. Mhm. Und am anderen Morgen ist sie dann irgendwann gekommen? Ja. Warst du dann auch zu Hause oder warst du arbeiten? Ich war zu Hause. Und was hat sie da gesagt? Ich weiß auch nicht mehr. Wie, du weißt nicht mehr? Sie sagt, sie wäre über Nacht weg gewesen mit der Freundin. Mhm. Ich wollte sie nicht darauf ansprechen, weil ich habe Angst, sie zu verlieren dadurch. Mhm. Sie habe ich nicht getraut, nichts zu sagen. Das musst du aber, Markus. Genau das musst du machen. Du musst die... Doch. Du musst die doch... Ich verliere. Ja, dann verlierst du sie. ich sag das jetzt mal so knallhart, dann verlierst du sie. Das ist ja schon eine heftige Lügerei, was die Frau da abzieht. Mhm. Dass sie sagt, dass sie zu ihrer Freundin fährt und trifft sie. Kanntest du den Mann vom Ansehen? Nein, den kenne ich nicht. Mhm. Und bleibt dann die ganze Nacht bei ihm, obwohl ihr gerade erst verheiratet seid. Ja. Du spielst natürlich jetzt mit dem Risiko. Das Risiko ist da, dass vielleicht eure Sache kaputt geht. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann das auch jetzt ein klärendes Gewitter geben und die Sache ist erledigt. Kann ja auch sein. Die Chance sehe ich auf jeden Fall noch, wie du es gerade geschildert hast. Aber wenn du das jetzt in dich hineinfrisst, sehe ich überhaupt keine gute Zukunft für euch. Weil du bist ja voller Misstrauen. Immer wenn sie irgendwo hingeht, irgendwas macht, dann siehst du sie schon mit einem anderen Mann zusammen im Bett liegen. Das war ja. Du musst die darauf ansprechen. Das ist eine ganz klare Sache, finde ich. Ich werde es machen. Viel Glück. Ja, danke. Markus, ciao. Ja, tschüss. Fremdgehen finde ich gut. So heißt unser Thema heute Nacht. Und es geht um Fremdgehgeschichten und ich möchte gerne mit Befürwortern reden, die sagen, ja klar, Fremdgehen finde ich wirklich ziemlich affengeil, mir ist das scheißegal, es gehört zu meinem Leben. Ich mache es heimlich. Eigentlich heißt Fremdgehen ja auch, dass man das heimlich macht. Und ich möchte mit Leuten reden, die das unter aller finden, wenn man das macht, weil es Lug und Betrug am Partner ist. Mal sehen, was Martin meint. Martin ist 20 und jetzt am Telefon. Ja, hallo, mein Martin, Mein Martin, ich grüße dich. Es tut mir leid, es ist mir sowas gerutscht. Nein, ist nicht schön. Also, ich wollte eigentlich sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum sich alle Leute so aufregen. Das ist doch eigentlich kein Thema. Du findest es gut? Ja. Aha. Meine Freundin und ich, wir suchen immer andere, mit denen wir uns treffen können. Natürlich achten wir darauf, dass diese Personen, die wir denn da treffen, auch unserem jeweiligen Partner halt gefallen. Das heißt, wenn ich eine Freundin suche, dass sie auch eben meiner Freundin gefällt. Läuft das dann auf Gruppensex hinaus, oder wie? Nein, Gruppensex kann man so nicht sagen. Nein, wir wollen ein bisschen Abwechslung haben, sag ich mal. Und ihr seid da ganz offen miteinander? Ja, sicher. Wir sind mal in diese Richtung gekommen, in diese Thema-Richtung. Mhm. Und also das war eigentlich, dann mit einmal haben wir festgestellt, dass es kein Problem ist. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Ja, wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. 2 Jahre. Und war das am Anfang anders? Seid ihr am Anfang euch treu gewesen und treu geblieben? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ach so. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Warst du denn treu am Anfang? Ja, doch, am Anfang schon. Wie viele Monate warst du treu? Ach Gott, ja, so nach 5 Monaten. Naja, immerhin. Habe ich mich dann mal umgesehen und sind mir auch andere Frauen aufgefallen, mit denen ich gegangen bin, dann auch mal kurzzeitig. Aber das war dann alles so, wie soll ich sagen, wenn ich denen gesagt habe, ja, ich habe noch eine Freundin, dann haben die immer gleich gesagt, ja und tschüss, fand ich überhaupt nicht toll. Jetzt erzähl mir mal, wie das praktisch abläuft. Also ihr erzählt euch gegenseitig immer, wenn ihr andere Affären habt. Grundbedingung ist, dass dir der Mann gefallen muss, mit dem deine Freundin irgendwas hat und umgekehrt. Stimmt das? Ne? Weil wir wollen natürlich nicht, dass... also wir wollen uns auch mal alle zusammen treffen, so einfach mal so essen gehen oder so. Und danach kann man sich halt überlegen, ob man die oder die Person nimmt, mit der man sich mal so vergnügt über Nacht, sag ich mal. Aber du hast du die anderen schon, wie viel gibt es denn überhaupt? Wie viel sind da schon um euch herum, mit denen du und deine Freundin Kontakt? Ja, das ist das Problem. Wir suchen immer, wir finden aber nie jemanden, der das so mitmachen möchte. Ach. Wenn wir das heißt, das ist noch gar nicht gelebte Praxis, was du erzählt hast. Wie bitte? Das ist noch gar nicht, also es gibt noch gar keine Leute, mit denen du, keine Frauen, mit denen du Affären hattest und keine Männer, mit denen deine Freundin Affären hatte. Doch, die gibt es schon, aber das ist halt nicht so die Menge und das ist auch immer in die Brüche gegangen. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl dann, wenn du weißt, deine Freundin schläft gerade mit einem anderen Jungen? Und du machst dir das so richtig klar. Was ist das für dich für ein Gefühl? Also ich weiß ja, ich bin die Nummer 1 und von daher geht es immer noch. Also trotzdem, der jeweilige Partner ist eigentlich nur eine Abwechslung im Sex eigentlich. Aber die Gefahr besteht ja... Dass man sich beim So-Treffen halt als Freunde gut kennt und dass man sich versteht. Ist eine schöne Theorie. Aber es kann ja immer passieren, du sagst, du bist die Nummer 1. Aber es kann immer passieren, dass da ein anderer Mann auftaucht, anfänglich gedacht nur als Sexpartner... Und deine Freundin aber merkt, der ist so klasse und plötzlich ist der die Nummer 1. Hast du nicht davor Angst? Doch, schon, aber dann ist ja immer noch, das ist dann würde es halt wechseln. Ich würde sie immer noch als gute Freundin haben. Aha, also du siehst das völlig locker. Das wäre mir zwar zu wenig, aber es wäre halt zu überwinden. Und außerdem habe ich eigentlich nicht so die Angst davor. Bist du denn richtig groß in deine Freundin verliebt? Ist das für dich die Superliebe überhaupt? Doch, auf jeden Fall. Glaub aber ich nicht. Das Problem ist, dass es dann halt beim Sex irgendwann auch mal langweilig wird, immer mit derselben Person. Aha. Also Liebe ist eine Sache, aber das Mögen und Sex, das ist eine ganz andere Geschichte. Also ihr seid wirklich ein gutes Team, ihr beide, und ihr versteht euch wirklich sehr gut und großes Vertrauen miteinander. Aber vom Sex her würdet ihr, oder möchtest du halt, und das ist ja auch der Fall, dann halt auch andere Sachen erleben. Ja, so ist das. Das ist es. Ein bisschen Abwechslung haben. Kann es passieren, Martin, dass deine Freundin einen Lover hat bei euch in der Wohnung und du bist auch in der Wohnung und die sind nebenan zugange im Schlafzimmer? Nein, also spannern, das ist nicht drin bei uns. Das ist das würde ja auch völlig die Fantasie abtöten. Mhm. Das ist nicht drin. Mhm. Also entweder ist sie dann in der Wohnung oder ich. Ja. Also während des Sex, wenn wir Sex haben mit unserer jeweiligen anderen Partnerin, ist es nicht so, dass dann halt deine Freundin in dem Fall zuguckt. Also auf du sagst, mit der jeweils anderen Partnerin, ist deine Freundin bisexuell, hat die auch Frauenkontakte? Nein, in diesem Fall habe ich doch gesagt, meine Partnerin. Also das heißt, ich hätte dann... Du hättest dann, ja, das war ein Missverständnis, ja. Also bisexuell ist keine von uns. Ja. Kann es denn darauf hinauslaufen, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, mit dem Essen gehen und man lernt sich mal, dass alle sich so kennenlernen, dass ihr so rein Swingerclub-mäßig doch mal alle vielleicht zusammen damit irgendwas macht? Ja, das hatten wir bis jetzt eigentlich nur einmal geschafft, dass wir uns denn mal getroffen haben, weil die Beziehungen haben sich lange gehalten und die jeweiligen anderen wussten von uns halt. Und dann haben wir uns mal gesagt, ja, vielleicht klappt es ja endlich mal. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben hübsch gegessen und so. Und dann haben wir das Thema angesprochen. Ja. Und das ist dann leider in die Hose gegangen, sag ich mal. Aber eben nicht eigentlich in die Hose, ne? Sondern es hat stattgefunden. Genau. Martin, in die Hose gegangen, das soll jetzt so weitergehen, die nächste Zeit. Du bist festgeschlossen, mit deiner Freundin zusammen zu bleiben. Ja, und ihr wollt, wir sind immerhin noch auf der Suche. Und dieses Geflecht wollt ihr noch ausbauen von Lovern um euch herum? Dann ja, wünsche ich doch. Also wenn das würde ja auch mehr Abwechslung bringen irgendwo. Die anderen wissen vielleicht mal irgendwie was ich verstehe. Nicht wissen oder so. Und ich wundere mich, dass... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich wundere mich, dass du in deinem zarten Alter von 20 Jahren so denkst. Weißt du warum? Weil eigentlich höre ich solche... Aber es ist völlig okay. Weil meistens sagen, das höre ich das so von Leuten, die so ab 30 aufwärts sind, dass die halt diese Abwechslung auch lieben und nicht von so ganz jungen Leuten. Aber egal, wenn das euer Bier ist, euer Ding ist und ihr damit gut zurande kommt, finde ich das durchaus in Ordnung. Es muss ja nicht immer alles so nach Schema F laufen. Ja, also es kommt auch immer drauf an. Also wie oft man halt Sex hat und meine Freundin und ich, wir lieben uns halt. Ja. Und da ist sehr viel Sex. Martin, ich wünsche euch alles Gute. Ja, danke, hoffentlich. Gute Liebe, guten Sex mit vielen Personen. Schönen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Jetzt ist Sabine dran. Sabine, 40 Jahre alt. Ja. Sabine, hi. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Fremdgehen, findest du es gut? Im Prinzip finde ich das nicht gut. Also eigentlich bin ich ein sehr treuer Mensch. Ja. Ich hatte allerdings im letzten Jahr eine Beziehung zu einem anderen Mann. Aha. Das hatte nicht unerheblich zum Grund, dass ich wusste, dass mein Mann auch mehrere andere Frauenbeziehungen hatte. Hm. Wie lange seid ihr verheiratet? Bitte? Wie lange seid ihr verheiratet? Über 15 Jahre. Und woher wusstest du, dass dein Mann auch andere Beziehungen hatte? Einmal hat er es mir gesagt. Mhm. Das war noch bevor wir geheiratet hatten. Mhm. Und einmal bin ich dazugekommen. Wie, bei euch zu Hause im Ehebett? Nein, nicht bei uns zu Hause. Wo denn? Das war bei Freunden. Und da bist du da reingeplatzt irgendwie zufällig? Ja. Ja, ich war früher schlafen gegangen und war dann wach geworden und er lag nicht neben mir. Und dann habe ich eindeutige Geräusche gehört, bin rübergegangen und dann habe ich ihn erwischt. Und hast du eine Szene gemacht? Nein, ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Ja. Und das hat sich aber hinterher wieder eingerenkt? Es hat sich wieder eingerenkt, aber es hat letztendlich mehrere Jahre gedauert, bis ich da wirklich drüber hinweg war. Und in der Zeit ist eigentlich bei uns sehr viel passiert. Das heißt, wir haben uns sehr viel miteinander unterhalten, warum das passiert ist. Zu dem Zeitpunkt konnte er überhaupt nicht verstehen, dass mich das immer noch beschäftigt, weil er gesagt hat, das hat ja nichts mit dir zu tun. Und es war ja letztendlich auch nie eine Frau dabei, bei der er geblieben wäre. Ist ja, das war also immer einmal und dann nie wieder. Er hätte dir das wahrscheinlich natürlich nicht erzählt, wenn du, naja, klar. Was, und, was in dem Fall dann ja auch richtig gewesen wäre, ne, oder? Dass er es nicht erzählt hätte. Das ist ganz schwer zu sagen. Weil dieser Satz, das hat mit dir nichts zu tun. Das beruhigt denjenigen, der betroffen ist, überhaupt nicht. Ne? Das hat sehr viel mit dem Partner zu tun. Das habe ich ja dann gemerkt, als ich selber diejenige war. Jetzt erzähl mal, was du gemacht hast. Ja, es war dann also so, dass er wahrscheinlich, um sich zu entlasten, gesagt hat, warum probierst du es nicht auch mal? Es gab da einen Mann, den ich auch sehr, sehr lange kenne, den ich aber nie dahin gekriegt habe, wo ich ihn haben wollte. Und ja, im Zuge dieser ganzen Situation hatte ich dann wieder Kontakt zu ihm aufgenommen und dann hat sich also eine sehr schöne Liebesgeschichte entwickelt und mein Mann wusste davon. Und also eine richtige Geschichte, nicht nur eine Nacht? Es ging über mehrere Monate. Und ich wusste auch, dass er das wollte. Und er hat also festgestellt, dass das also beileibe nicht so locker ist, wie er das gesehen hat. Aber für uns hat das letztendlich dazu geführt, dass es also einen ziemlichen Crash gegeben hat und dass wir dann also ganz von neuem anfangen konnten. Das heißt, du hast dich dann von dem Typ wieder getrennt. Diese Affäre ist beendet worden. Ja. Würdest du so weit gehen und sagen, dass weil ihr beide es gemacht habt und beide es wussten und viel darüber geredet wurde, dass dadurch letztendlich ein Neuanfang für euch bereitet wurde und möglich war? Ja. Also das ist sicherlich mit sehr viel Leid und sehr viel Schmerzen verbunden gewesen. Aber es hat eben dazu geführt, dass wir sehr, sehr intensiv miteinander gesprochen haben und dass wir jetzt endlich auch therapeutische Hilfe gesucht haben. Paartherapie? Ja, aber nicht jetzt im Sinne von konventioneller Eheberatung. Also das ist mehr im Sinne von tiefenpsychologischer Beratung. Weil ihm eigentlich auch klar werden musste, warum ihm das immer wieder passiert ist, warum ich das gemacht habe, das wusste ich ganz genau. Ja, bei dir war es einfach eine Reaktion auf ihn, ne? Nicht nur, da kam sehr, sehr viel zusammen. Es war also so, dass er immer sehr viel gearbeitet hat und dass ich mich schon vernachlässigt gefühlt habe. War es denn auch so, wenn man so lange verheiratet ist und den Partner in- und auswendig kennt, dass da schon irgendwann eine Langeweile in der Sexualität... Nein, das kann ich behaupten. Aber vielleicht bei ihm, kann das sein? Ich glaube nicht, dass das der Grund gewesen ist. Also wir sind da immer noch sehr dran, nach den Hintergründen zu gucken, aber das ist sicherlich nicht der Grund gewesen. Das heißt, jetzt macht dir der Sex genauso viel Spaß mit deinem Mann wie vor 15, 16 Jahren? Mehr. Mehr noch? Ja. Und das hat also sicherlich sich auch entwickelt durch diese Außenbeziehung. Also du bist letztendlich dankbar, dass ihr fremdgegangen seid. Dadurch kam da wieder frischen Wind in eure Geschichte. Also der frische Wind kam eigentlich erst, als ich es dann auch getan habe, dieser andere Mann den Teil von mir wahrgenommen hat, den mein Mann überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat. Jetzt klingt die Uhr da im Hintergrund. Ja. Das sagt mir, dass es gleich halb ist. Aber deine Uhr geht vor, es ist noch nicht ganz halb. Ja, genau das. Ja, aber letztendlich ist doch alles jetzt wieder in den guten Bereich gekommen, ne? Auf die richtige Schiene. Ja, es war zwar sehr schmerzlich, aber letztendlich hat uns das geholfen, wieder zueinander zu finden. Du vertraust deinem Mann jetzt voll und ganz, dass dann nie wieder sowas passieren wird? Nein, das kann ich so auch nicht sagen. Aber dadurch, dass wir uns jetzt bemühen, die Hintergründe für unser Verhalten weiter aufzudecken, ist das nicht mehr eine Frage von schuldig oder nicht schuldig. Ich denke mal, auch mein Verhalten in all den Jahren hat dazu beigetragen, dass er das getan hat. Genauso wie sein Verhalten mich dazu gebracht hat. Würde ich gerne noch fragen, du wirkst sehr bedacht und durchdacht auch, was du tust und sehr als eine sehr reflektierende Frau erscheinst du mir. Als du dann diese Affäre hattest mit diesem Mann, was war das für ein Gefühl für dich, nach so vielen Jahren dann einen anderen Liebhaber zu haben, einen anderen Mann zu umarmen? Das war wunderschön. Das hat mir als Frau unheimlich gut getan, dass da noch ein anderer Mann war, außer meinem eigenen, der mich attraktiv und begehrenswert fand und mir das auch sehr, sehr deutlich gezeigt hat. Das heißt, du hast das auch genießen können dann? Ich hab's total genossen. Und wie stark war da das schlechte Gewissen? Hast du währenddessen dann doch schon mal an deinen Mann gedacht und dachtest, es ist doch nicht so richtig? Nein, ich hatte null schlechtes Gewissen. Ich habe auch immer noch kein schlechtes Gewissen. Ja. Und ich würde es genauso wieder tun. Das ist ein Wort. Sabine, danke für deinen Anruf und die Schilderung deiner und eurer Erlebnisse. Ja. Jetzt ist es halb und jetzt machen wir Pause. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 15 Sekunden. Hier ist 1 Live. Hier ist das WDR Fernsehen und hier ist Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Fremdgehen. Eine These. Fremdgehen finde ich gut. Wer unterschreibt diesen Satz und wer sagt, das ist ja unmöglich? Fremdgehen ist das allerfieseste und schäbigste, was man überhaupt machen kann, wenn man, natürlich, wenn man in einer Beziehung ist. Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir auch die Chance haben, wenn ihr was Interessantes auf das Fax schreibt, dass wir euch dann zurückrufen können. Es geht weiter mit Tobias, 23 Jahre alt. Morgen, Domian. Morgen. Was ist deine Meinung? Ja, Fremdgehen finde ich voll okay. Findest du voll okay? Ja. Voll okay. Warum? Ja, also ich bin auch in einer Beziehung drin. Ja. Und ich gehe regelmäßig meinem Freund fremd. Du bist schwul? Ja. Ja, wie lange bist du schon in der Beziehung? Mit ihm schon seit 3,5 Jahren. 3,5 Jahre? Ja. Auch eine ganz ordentliche Zeit? Ja. Weiß er, dass du fremd gehst? Nö. Nö? Nö. Was sind denn das für Leute, mit denen du fremd gehst? Ja, das sind, also ich sag mal, ich gehe gerne so in Diskotheken und so. Mhm. Und er steht da halt nicht so drauf. Mhm. Und ja, dann gehe ich halt am Wochenende los und suche mir einen netten Kerl aus der Szene. Mhm. Das sind dann so One-Night-Geschichten? Ja, ja. Die du dann auch in der Regel nicht wieder siehst? Nö, also höchstens einmal vielleicht noch, aber dann war es auch... Ja, wohnst du mit deinem Freund zusammen? Nee. Nee, dann ist das einfacher zu arrangieren alles. Ja. Fragt er dich denn nicht, wie war's und was hast du gemacht? Ja, aber da fällt mir meistens schon was ein. Meinst du, er glaubt dir? Ich glaube nicht immer. Mhm. Ich meine, so in dieser schwulen Szene, wo immer du dich da auch aufhältst, die Welt ist ja auch da klein. Ja. Das kann ja alles doch irgendwie dann durchsickern, auch zu deinem Freund. Hast du nicht Sorgen? Na, er hängt da nicht so mit den Leuten rum, also eigentlich weniger. Mhm. Warum machst du das? Das ist mal was Neues. Hast du keine Lust mehr auf den Sex mit deinem Freund? Doch, schon. Mhm. Schon, aber ich möchte halt auch mal was anderes ausprobieren und mit anderen Jungs und so. Ja. Und warum bist du so feige und sagst es ihm nicht? Er könnte ja abhauen. Ja, ne? Ja. Taktisch-strategische Überlegung. Ja. Aber nicht die fairste, ne? Ne, fair ist es nicht, aber... Mhm. Was meinst du, was passiert, wenn er es denn doch mal rausbekommt? Er stinkt sauer und wird eventuell abhauen. Also du riskierst dann schon eure Beziehung? Ja, ein bisschen, ne? Mhm. Liebst du ihn? Ja. Sehr? Ja. Mhm. Das ist mir schwer nachzuvollziehen, wenn du ihn wirklich sehr liebst, dass du das dann machst. Ja. Ich kann nachvollziehen, dass man natürlich Lust auf anderen Sex hat und so, völlig klar. Mhm. Aber wenn man so einen tollen Typ hat, den man so gerne hat, und das ist ja eben selten, ne? Dass man eine wirkliche Liebe findet. Ja, schon, aber die Neugier ist halt größer wie dann in dem Moment die Liebe. Mhm. Ist denn gerade in der schwulen Szene jetzt gar kein Thema, dass du immer mit Gummis vögelst? Ja, denn? Nur. Nur. Mhm. Ohne läuft gar nichts. Mhm. Ohne läuft gar nichts. Also das ist mir dann zu riskant ohne. Mhm. Ist es bei dir denn so? Ich habe gerade die Sabine ja auch danach gefragt. Mhm. Wenn du dann eine Nacht mit einem anderen Jungen verbringst, denkst du währenddessen dann an deinen Freund? Ja, ab und zu mal, aber meistens. Also ich versuche halt immer Sex und Liebe grundsätzlich zu trennen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass in diesen Nächten die Geilheit dich übermannt. Ja, genau. Und du einfach nur von Sinnen dann deinen Sex genießt und das war's dann. Ganz genau. Ja. Hast du dich schon mal so ein bisschen verguckt auch in so eine Affäre oder war das wirklich immer nur die Körpergeschichte und tschüss? Nee, so ein oder zwei Mal am Anfang, als das so anfing mit diesem Fremdgehen, sag ich mal. Mhm. Da waren schon ein paar Jungs bei, wo ich sagen könnte, naja, mit denen könntest du auch mal probieren. Mhm. Ne? Aber halt die Liebe zu meinem Freund, die war doch etwas größer. Würdest du dieses deinem Freund auch zubilligen? Ja. Das würdest du? Ja. Und damit könntest du dann auch leben, auch wenn du mit ihm zusammen bist? Wenn er genauso halt Liebe und Sex trennen würde. Ja. Also so wie der Martin vorhin, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Nee, nicht ganz. Der praktiziert das mit seiner Freundin so, ja. Dass die beide ganz offen halt auch andere Sexaffären haben und die erzählen sich das immer gegenseitig. Ja, also hätte ich keine Probleme mit. Das, wenn ich... er zu mir hält ja. und bei mir bleibt, wäre mir das egal. Kannst du nicht mal in die Richtung wirken bei ihm, dass ihr vielleicht das ganz offen macht? Das wäre doch viel besser und für dich auch viel entlastender. Ja, Nur er ist halt so ein Typ, so Beziehung treu. Mhm. Ne? Und da lässt er noch nie mit sich reden. Ne? Ist er dir ein bisschen zu langweilig? Ab und zu mal ja. Mhm. Ja. Mhm. Also er geht halt nur manchmal so in Kneipen. Mhm. Und, aber ich möchte auch halt ab und zu mal so richtig, wo richtig was los ist. Ne? Mhm. Und da ist er kein Typ für. Und er geht gar nicht mit in die Disco, mal tanzen oder so? Nee. Wie alt ist er? Er ist 25. 25, ja. Also er sitzt ganz zu Hause in Puschen und guckt Fernsehen oder ja, sowas. Ja, so ungefähr. Ab und zu mal rausgehen, in eine Kneipe ein Bier trinken und so, ja. Aber dann war es das auch. Ne? Und du liebst die Dance-Nächte mit allem drum und dran? Ja. Ja. Ja. Schade, dass ihr so unterschiedlich seid. Ja, tolle ja, Lösung wäre so. Wirklich das, ne, wenn er das jetzt auch so praktizieren würde und ihr beide trotzdem zusammenhalten würdet. Genau. Das wäre geil. Das wäre optimal. Ja, das wäre optimal. Vielleicht auch mal einen Jungen oder zwei mit nach Hause bringen. Ja, genau. Ja, Tobias, jo. Ich danke für deinen Anruf. Nicht zu danken. Und hoffentlich wirst du nicht erwischt. Nö, ich hoffe es nicht. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Birgit. Ja, hallo. Du bist 27 Jahre alt. Ja, ist richtig. Hi. Hi. Ich bin also seit 5,5 Jahren verheiratet. Mhm. Und mein Mann und ich haben von vornherein also wirklich nur mit Fremdgehen die Beziehung gelebt. Von vornherein? Von vornherein. Ihr ja. habt gestern, nehmen wir mal an, gestern geheiratet und am nächsten Tag seid ihr dann schon fremdgegangen. Mein Mann ist 2 Tage später fremdgegangen. Nein, ist es wahr? Ja. Warum seid ihr so, wie ihr seid? Das ist ganz einfach. Ich kann meinem Mann nicht den Sex geben, den er gern haben möchte. Was will er denn? Mein Mann will am liebsten 5-mal am Tag. Und so bist du nicht drauf? Nein, wenn es nach mir geht, 2-mal im Jahr. Oh, hey, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Er ist so ein richtiger Hengst. Ja. Und du eher die Brave. Ja, genau. Das gibt Komplikationen. Das gab Komplikationen. Und dann haben wir von vornherein gesagt, dass vor der großen Reibereien gehen, dann kann jeder fremdgehen. Das finde ich aber ausgesprochen, es beeindruckt mich ja schon, dass ihr vor der Ehe darüber so offen geredet habt. Dadurch sind ja ganz, ganz viele Probleme und Komplikationen schon abgewendet worden, ne? Ja, bei uns ging sowieso alles sehr schnell. Wir haben uns also im Oktober kennengelernt und im Dezember geheiratet. Warum? War das bei euch so schnell? Weiß ich nicht. Torschlusspanik tippe ich mal. Er hat mich in der ersten Nacht, nachdem wir uns kennengelernt hat, schon gefragt, ob er mich heiraten darf. Offensichtlich bist du dann aber doch eine gute Liebhaberin, wenn er das schon gefragt hat. Ja, anscheinend. Also ich würde mal sagen, wenn du denn mal was machst, dann ist es auch toll. Kann das sein? Ich habe es 2-mal in den 5 Jahren gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht so besonders. Moment, du bist jetzt in den 5 Jahren erst 2-mal fremdgegangen? Ja. Ach so, ja. Und er halt fast monatlich. Und das macht dir nichts aus? Mittlerweile, nee. Am Anfang hatte ich schon meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle es mir als Partner wirklich also sehr schlimm vor, wenn ich dann zu Hause säße, wenn ich mir das so vorstelle und der Typ wäre dann auf Jück. Und macht da rum. Ich weiß nicht, ob ich dann ganz entspannt irgendeinen Spielfilm gucken könnte. Doch schon, weil irgendwo, so ich mir gesagt habe, die anderen Frauen geben ihm halt das, was er bei mir nicht hat, was ihm bei mir fehlt. Schläft er denn so richtig bei denen oder kommt er da nach dem vollzogenen Akt wieder zurück? Er schläft richtig bei denen. Er kommt dann nach der Arbeit am nächsten Tag nach Hause. Aha. Nur mittlerweile ist es leider so, dass die letzte fremdgegangene Frau, sag ich mal, mehr von ihm wollte und mittlerweile sind die beiden zusammen. Ich musste seit einem halben Jahr, also wohnen wir jetzt getrennt, ich musste das Feld räumen. Oh, das ist aber ist die ganze Sache übel ausgegangen. Ja, es ist leider übel ausgegangen, aber ich bin ihm gar nicht böse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war ja von vornherein klar und es war von vornherein irgendwo so selbstverständlich, dass er gehen kann und ich musste damit rechnen, dass was mehr passieren kann. Ja, aber dass du das so locker hinnimmst, ist jetzt halt mit ihr zusammen. Bricht das Herz denn nicht? Brach es nicht, als du es gehört hast? Es brach in dem Moment, weil es meine beste Freundin war. Ach du liebe Hölle. Also da muss ich schon sagen, da war also wirklich erstmal ein Schlag. Bist du denn mit den beiden jetzt noch befreundet? Sehr gut sogar. Sehr gut. Mhm. Ja, also wir sehen uns fast jede Woche. Mhm. Und die beiden kommen also auch zu mir hin, wenn sie sexuelle Probleme haben. Also du bist die beratende, die Kummerkastentante. Ja, so mittlerweile ja. Und das macht dir nichts aus, das macht dich nicht eifersüchtig. Oder dass du denkst, scheiße, ich wäre doch lieber jetzt mit ihm weiter zusammen und ich wäre in ihrer Position. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich genieße dieses Alleinleben. Mhm. Zumal ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt will kein Mann Sex mehr von mir. Du magst das gar nicht so. Ich mag es überhaupt nicht, nein. Mhm. Das ist natürlich wirklich dann problematisch, ne? Wenn man mit jemandem zusammen ist, der ganz anders. Ihr habt dann in der Regel in den 5,5 Jahren pro Jahr 2-mal miteinander geschlafen. Ja, nee, also da war es schon mehr. Ein bisschen mehr. Und, ja, es war schon mehr, aber es war immer ein Kampf, bis er mich so weit hatte. Ja. Warum magst du nicht so gerne Sex? Weißt du das? Ja, ich bin 15 Jahre missbraucht worden. Ah, ja. Für mich sind Sex immer nur Schmerzen. Ah ja, mhm. Und von daher bin ich immer froh, wenn ich es nicht musste. Mhm. Das weiß er auch. Das wusste er auch, ja. Habt ihr Kinder auch? Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht. Das ist ja im Prinzip ganz gut, ne? Weil es sonst vielleicht noch komplizierter jetzt wäre. Ja, ich glaube, es wäre dann komplizierter geworden, ja. Auf jeden Fall, du wirkst ganz guter Dinge und frohgemut. Das ist das Wichtigste. Ja, also ich fühle mich jetzt besser. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, so verrückt, wie es klingt, ich fühle mich jetzt besser. Ja, du stehst nicht mehr unter dem Druck, Sex mit ihm machen zu müssen. Genau. Und hast trotzdem die gute Freundschaft zu ihm und zu ihr, ne? Genau. Also was willst du denn mehr? Ja, also ich würde wirklich jedem mal so raten, der eher hat Probleme in der Ehe hat, sowas in Erwägung zu ziehen. Wirklich mal dann auf einen anderen Partner zurückgreifen, das kann wirklich manchmal sehr befreiend sein. Ich glaube auch. Und das ist sehr ehrlich, ne? Ja. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Birgit. Nix zu danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Oliver dran und Oliver ist 27. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich würde dir erstmal sagen, deine Sendung ist sehr gut. Danke. Und die Probleme, die Jungs alle oder die Mädels heute haben, die hatte ich auch an dich. Ich habe vor allem ja an dich die Frau kennengelernt, der ich zum ersten Mal richtig meine Gefühle zeigen konnte. Also mit 26 quasi richtig die erste... 27. Nee, du hast die... Hast du 26 damals, da warst du 26, die erste richtige Megaliebe kennengelernt. Ja, nee, schon. Liebe war vorher auch schon irgendwo. Aber nicht das, was man bei Liebe jetzt irgendwo versteht. Mhm. Weil Liebe ist ja nicht nur... Ja, irgendwo, was ich, was miteinander nehmen, miteinander schlafen oder sich was vertrauen, sondern Gefühl. Das ist natürlich, ja auch Gefühl. Also die hast du kennengelernt vor einem Jahr. Erzähl mal weiter. Und letzten Sonntag war ich in Berlin bei meiner Familie und dann bin ich nach Hause gekommen und sagt meine Freundin halt zu mir, dass sie zwischen mir und einer Frau entscheiden muss. Mhm. Sprich, sie hat sich kurzfristig oder längerfristig in eine Frau verliebt, wo ich auch irgendwo schon vorher Verdacht hatte, dass es vielleicht was passieren könnte oder sie auch selber schon irgendwo von sich aus sagen konnte, okay, ich bin vielleicht mal irgendwo dazu bereit, mit einer Frau was anzufangen. Mhm. Bloß irgendwo als, weiß ich nicht, als Mann ist es, für mich war es irgendwo nicht verständlich, irgendwo in der Situation, weil wir nicht meines Wissens eine gute Beziehung hatten. Ne? Aber das hat bei ihr so reingehauen, dass sie wirklich diese Frau liebt, dass sie verliebt ist. Ja. Und dass sie die Frau auf gleiche Ebene jetzt gehoben hat wie dich. Nein. Also wenn sie sagt, dass sie sich entscheiden muss zwischen ihr und dir, ist das doch so. Ja. Das Problem ist ja, was nicht Problem, also... Ist sie dir denn schon fremdgegangen? Haben die miteinander geschlafen? Ja. Mhm. Da habe ich auch kein Problem mit. Ach, du würdest das sogar auch tolerieren, wenn sie nebenher diese lesbische... Nein, nicht nebenher. Es ist vielleicht schlimmer, als wenn sie mit einem Mann fremdgegangen wäre. Also das würdest du ihr verzeihen, wenn sie jetzt sagen würde, okay... Ich habe ihr verziehen. Du hast ihr verziehen. Ja gut, weil aber... Wir sind eigentlich jetzt auch wieder kurzfristig... Wir haben uns ausgesprochen und wir haben eigentlich wir zusammengefunden und... Sie hat auch überlegt und die Beziehung, wir haben auch eine tolle Beziehung gehabt und das ist eigentlich auch nicht das war, was es da mal war. Aber wie geht's denn jetzt weiter, wenn sie diese Frau auch liebt? Hat sie jetzt der Frau gesagt, Schuss, ich... Ja, das ist das Problem für sie, was mir auch unheimlich wehtut, weil sie muss der einen Person halt sagen, es ist nicht, aber ich weiß genau, dass sie diese Person auch irgendwo noch liebt oder dass sie zu der Beziehung mit der Person auch noch sehr... zugänglich. Und wir haben jetzt heute auch schon im Laufe der Nacht schon verschiedene Modelle gehört. Damit könntest du nicht leben, dass du sagst, okay, ich dulde diese sexuelle Beziehung zu der Frau. Es würde nicht gehen. Ich weiß nicht, ob es von mir aus gehen würde. Ich würde sagen, wenn es drauf ankommen würde, wenn sie sagt, Oliver, ich will es probieren, würde ich es machen. Aber ich wüsste vielleicht genau, dass es von ihrer Seite aus nicht geht. Nee, nicht von ihrer, sondern vielleicht von Seiten der anderen Frau nicht geht. Hast du dieses denn deiner Freundin schon vorgeschlagen, auch, dass du das eventuell... Nö, eigentlich nicht. Mhm. Aber der aktuelle Stand ist, dass ihr euch jetzt erstmal wieder zusammengerauft habt. Richtig. Aber du bist dir nicht sicher, ne, ob das von langer Dauer ist. Jein. Das ist immer so, was ist man sich heutzutage sicher? Du kannst ja eigentlich nur sicher sein, dass du morgens vielleicht nicht mehr aufwachst und tot bist. Na gut. Das ist jetzt ein Allgemeinplatz. Ja. Aber es hätte ja sagen können, dass die ganz klar der Frau gesagt hat, nein, ich will nicht mehr mit das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass, also ich habe das unheimliche Gefühl, dass sie mich liebt und ich sie auch sehr stark liebe, weil ich für diese Frau noch nie so viel Gefühle gehabt habe wie vorher für eine andere Frau und an die ihr gegenüber noch nie so oft gesagt habe und sie mir gegenüber auch und sie auch irgendwo weiß, dass die Beziehung, weil sie mir auch sagte, die Beziehung mit der Frau eigentlich nicht, keine Perspektive haben könnte und sie zurzeit halt dann, das Herz für mich schlägt. Dann hast du gute Karten. Dann, ich glaube, du hast auch schon richtig gehandelt. Bloß keine Kurzschlussreaktion, bloß keinen übermäßigen Druck, sondern sei super nett und super gut zu der Frau, damit du sie auf diese Art und Weise weiterhalten kannst. Ja, hätte ich letzten Montag angerufen bei Domian, bei dir, dann wäre ich völlig in Tränen ausgefallen, weil ich da noch völlig am Boden war. Ach so. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch immer versucht anzurufen. Ach so. Das war immer ein scheiß Thema, da bin ich nicht durchgekommen. Ja, und heute wollte ich eigentlich nur mal so probieren und ich bin durchgekommen. Wobei es mich natürlich jetzt freut, dass es dir wieder besser geht. Ja, mir geht's auch besser irgendwo, aber irgendwo weißt du auch, es ist teilweise vielleicht nichts von dauernd. Es ist ein einen, der vorhin sagte, mit seiner Freundin mal, ne, wo er mal fremd geht oder sie auch fremd geht. Fremdgehen ist scheiße. Mhm. Ganz ehrlich. Ganz klar. Du musst, wenn du einer Person vertraust und sie liebst, dann musst du sie wirklich auch ehren. Mhm. Und mit dem Fremdgehen. Gut, was für sexuell schöne Sätze. Irgendwo mal was anderes machen. Man kann es auch selber miteinander besprechen, aber ich weiß nicht, ob es nötig ist, irgendwo fremd zu gehen. Zumal in der eigenen Bude. Weiß ich nicht. Das ist eine Vertrauenssache. Ja. Also Oliver, das ist natürlich jetzt ein Wabonspiel, ein Seiltanz, auf dem du und ihr euch da befindet. Aber wenn du dich jetzt gut verhältst und sie wirklich merkt, auch was sie an dir hat und deine große Liebe spürt, das wird sie ja, das hast du ihr schon oft genug gesagt, wie du gerade beschrieben hast, dann hast du, glaube ich, schon ganz gute Chancen. Ich glaube das ja. Ja, es ist, weißt du, man hat im Leben, also man sagt, im Leben hat man zwei große Leben, die Mutter und die Frau. Ja. Die Mutter hast du und jetzt hast du die Frau auch. Und ja, mal sehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Ganz viel danke. Glück. Alles Gute. Domian, danke dir. Oliver, ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich Karin. Oder Karin. Karin. Karin. Schreibst du dich mit C oder mit K? Ja, genau, mit C. Das ist ja ganz pfiffig. Ich lese das hier auf meinem Computer auch. Und dachte, das spricht man alles aus. Es ist nicht nur pfiffig, ich bin pfiffig. Du, natürlich, davon bin ich jetzt auch völlig ausgegangen. Du bist so pfiffig, dass du sogar einen Freund hast, der Frank heißt, ne? Bitte? Ja, genau. Ne? Wisst ihr, was und ich alles? Und der ist 30 Jahre alt. Und der ist 30, was ich alles weiß. Ja. Und der ist ganz in deiner Nähe, ne? Ja, genau. Jetzt reden wir beide aber erstmal miteinander. Oh, schön. Ne? Das ist doch klasse. Also ich sag's gleich, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich war noch nie im Fernsehen, beziehungsweise meine Stimme. Das macht gar nichts. Wir beide schaukeln das Kind schon. Bitte? Ich sag, wir beide schaukeln das Kind schon. Okay, ne? Ich probier's mal. Ja, Karin, also Thema Fremdgehen. Thema Fremdgehen. Was hast du dazu zu sagen? Was ich dazu zu sagen habe, ja. Sehr viel, beziehungsweise sind wahrscheinlich nicht alle meiner Meinung. Oh, Karin, ihr müsst bitte euren Fernseher ganz leise drehen oder das Radio. Okay. Sonst haben wir eine Rückkopplung gleich. Ganz leise, ganz aus. Aus, okay. Ganz leise. Mhm. Also, jetzt ist er ganz leise. Mhm. Also, wir sind seit 13 Monaten ungefähr zusammen. Ja. 13,5 schätzungsweise, ich weiß nicht mehr so richtig. Und die Beziehung ist im Moment schon ein bisschen, wie soll ich sagen, alltäglich geworden. Mhm. Was heißt alltäglich? Langweilig? Ja, genau, langweilig. Und wir haben schon drüber gesprochen und gedacht, naja, wie wär's mit einem Dritten oder Dritter? Mhm. Ich wäre eher der Meinung, einem Dritten. Das kann ich gut verstehen, ja, an deiner Stelle. Und mein Freund, beziehungsweise der Frank, ja? Der meint, ja, er weiß nicht so richtig, ob er eher, also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, er neigt manchmal zu Männer. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, dann könnte man einen Dritter. Ja, ist doch wunderbar. Ja, und aber im Moment ist es ziemlich kritisch, weil ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Weil das ist auch für mich ziemlich neu. Mhm. Und da habe ich gedacht, er soll mal von seiner Seite fremdgehen und, was heißt fremdgehen, in Klammer halt. Mhm. Und ich mache meinen Teil. Wir haben schon überlegt, uns zu trennen, aber das will ich auch nicht. Also ihr möchtet erstmal zusammenbleiben. Ja, genau. Und habt euch jetzt erstmal für die Lösung eventuell entschieden, dass jeder einzeln getrennt fremd geht und nicht so eine gemeinsame Aktion? Ja, jeder halt, wir wohnen zusammen und wir haben gedacht, jeder lebt sein Leben auf seiner Weise und was hält wir bleiben trotzdem zusammen. Und wir flirten mit anderen und gehen auch neue Bekanntschaften ein. Karin, was hält euch beide denn überhaupt dann noch zusammen? Wenn das jetzt schon nach 13 Monaten langweilig wird, das ist ja auch nicht gerade ein Zeichen für so die Megaliebe, ne? Ja, stimmt. Aber ich weiß es nicht, aber das... Da fragte ich irgendwie schon besonders und ich möchte ihn einfach nicht loslassen. Ja. Und da habe ich halt gedacht, das war eigentlich von meiner Seite so eine Idee. Hab gedacht, ja, dann wie wär's, wenn wir mal so ein bisschen auffrischen, ja, und den anderen so auf den nächsten eifersüchtig machen. Jetzt gib mir doch mal den Frank. Jetzt bin ich mal gespannt auf Franks Meinung. Okay, ich gib ihn mir mal. Hm? Hallo, ich bin Frank. Hallo Frank, hier ist Jürgen Domian. Grüß dich. Ja, hallo. Also du hast gerade alles mitgehört, was Karin gesagt hat. Ja. Was ist denn jetzt deine Meinung dazu? Du möchtest lieber auch einzeln fremdgehen oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, einzeln fremdgehen ist zwar toll, aber ich würde lieber, also vielleicht mal eine Beziehung zu dritt aufbauen oder nicht aufbauen, aber mal machen. So ab und zu mal zum Auffrischen. Und du wärst auch damit einverstanden, wenn da jetzt ein Mann mit einbezogen würde? Ja, kann aber auch eine Frau sein. So kann eine Frau. Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden, warum Karin das nicht so gerne möchte mit einer dritten Person. Also sie wäre schon mit einverstanden, aber sie möchte halt nicht unbedingt jemand Drittes dabei haben. Aber wir haben drüber geredet und ich denke, es wäre vielleicht besser für die Beziehung, so zum Auffrischen. Wenn einfach, ich weiß nicht. Zu dritt oder was? Wie? Nee, es wäre für die Beziehung, meinst du, wäre es besser, wenn ihr zu dritt was machen würdet oder getrennt? Ja, vielleicht mal einfach mal ausprobieren. Ja. Wie erklärst du dir das denn, dass ihr nach so kurzer Zeit schon irgendwie so ein Burnout da habt, dass ihr gar nicht mehr... Ja, das ist schwierig. Also gut, 13 Monate sind nicht arg lang. Aber nee, wenn ihr jetzt 13 Jahre zusammen wärt, würde ich sagen, kann ich verstehen. Aber ja, ist richtig. Aber ja gut, 13 Monate, wir haben halt ziemlich die gleichen Interessen. Mhm. Wir fahren viel Mountainbike zusammen und ja, gehen schwimmen und alles. Wir haben halt wirklich die gleichen Interessen und irgendwie hat sich halt schnell eingelebt alles. Und ausgelebt. Und ausgelebt. Ja. Na gut, das mag jetzt so sein, wie es ist. Frank, dann macht das doch, wenn ihr beide euch da so einig drüber seid, dann versucht doch irgendwie im privaten Kreis oder über eine Anzeige eine dritte Person zu finden und experimentiert doch mal, versucht's doch einfach mal. Vielleicht, ja, vielleicht sollte man es echt mal versuchen. Ja. Vielleicht gibt das ja wirklich neuen Zündstoff dann für euch auch. Kann ja sein, ne? Ja, möglich ist es, aber gut, ein bisschen Angst ist schon dabei, dass die Beziehung halt kaputt geht, aber ich denke, wenn wir uns wirklich einig sind, dann wird das schon klappen. Ich glaube auch, das ist das A und O, dass man sich einig ist, ne? Ja. Und ihr könnt ja sofort immer alles noch abbrechen, wenn ihr merkt, das ist nicht gut für uns und wir werden dabei nicht glücklich. Ja, ne? Das ist richtig, ja. Ja gut, also ich wäre auf jeden Fall mit einverstanden, Sie noch nicht ganz wahrscheinlich, aber... Gib mir nochmal kurz die Karin, Frank. Alles Gute. Ja, alles klar. Gib's dir nochmal. Jo, ciao. Ja, hallo, da ist wieder die Karin. Hast du mitgehört, was ich gesagt habe? Nee, ich habe jetzt nicht so richtig mitbekommen. Ich habe gerade zu Frank gesagt, und so sind wir dann auch verblieben, dass wenn ihr beide euch ja einig seid, ne, dann macht das doch ganz einfach mal doch mit einer dritten Person. Versucht's doch mal. Dass ihr eine dritte Person... Ja, es ist halt heutzutage ziemlich schwer, eine dritte Person zu finden. Dann müsst ihr das über ich sagte es gerade auch schon, entweder durch irgendwie im privaten Kreis jemanden suchen oder über eine Anzeige. Per Anzeige. Ja. Und gibt's auch so Kneipen oder sowas, so Single-Treffs oder so? Das gibt's bestimmt. Da musst du mal ein bisschen... Ja, natürlich gibt es das. Ja. Da musst du mal ein bisschen in der einschlägigen Literatur- und Zeitschriften-Szene mal ein bisschen recherchieren. Ja. Lasst euch dabei beraten. Mhm. Sie finden das Thema ziemlich lustig, gell? Ja. Wie, ich finde das lustig oder ihr findet das lustig? Bitte? Du findest das lustig oder ich? Was meinst du? Nein, sie findet das lustig. Also ich sehe sie ja im Fernsehen und ich sehe, dass sie so... Ja. Ziemlich gut amüsiert. Aber du darfst ruhig du zu mir sagen. Ich sage okay, ja zu dir auch. Du. Karin, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein gutes Gelingen bei euren Experimenten. Ja, danke schön. Schönen Gruß an Frank nochmal. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Das Thema macht Ihnen Spaß, sagt sie. Melanie, 27. Melanie. Ja, hallo. Ja. Guten Morgen. Ich höre dich jetzt ein bisschen schlecht. Das kommt gleich. Ach so, ja, okay. Alles klar, also bei mir war das so, ich fand eine ganze Zeit lang Fremdgehen völlig in Ordnung. Mhm. Das war so, dass ich also meinen Mann jahrelang hört sich jetzt so extrem an, 2 Jahre lang mit meinem besten Freund betrogen habe. Ist schon eine gute Stange Zeit, ne? Also 2 Jahre. Ja, doch. Und es war aber eigentlich nie die Rede dass ich meinen Mann verlassen würde. Mhm. War eigentlich, stand nie zur Debatte. Und Das Modell gibt es ja, ne? Dass Leute eine feste Beziehung haben, aber dennoch so etwas nebenher laufen haben. Und es ist absolut klar, dass die Beziehung dadurch nie angekratzt wird. Ja, richtig. Ne? So was gibt es. Das war uns also auch beiden völlig klar. Und mein bester Freund ist also oder war verheiratet, beziehungsweise ist es immer noch, aber es ist ein bisschen vorgegriffen. Mhm. Naja, auf jeden Fall lief das also auch alles ganz wunderbar und alibi-technisch war das natürlich perfekt. Mhm. Ich habe dann gesagt, hier, ich fahre zu meinem besten Freund und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass ich mit dem irgendwas haben könnte oder so. Aber es ist irgendwie rausgekommen. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Nein, es ist nicht rausgekommen. Gott bewahre, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ich dachte, du hast das so erzählt, ich dachte, jetzt kommt da so ein dickes Ende. Nee, ich habe mich irgendwann einfach entschieden, dass ich, oder ich habe mich für meinen besten Freund entschieden und habe mich scheiden lassen. Ach. Weil ich mir im Prinzip die ganze Zeit selber was vorgemacht habe, weil mein bester Freund war einfach der Mensch, mit dem ich am besten reden konnte, mit dem ich wirklich über alles reden konnte. Und na gut, auf einmal kam dann noch der Aspekt dazu, dass es dann auch noch super toll im Bett klappte. Und irgendwann habe ich mal zu Hause gesessen und habe gedacht, warum lebst du dann nicht mit deinem besten Freund zusammen? Kanntest du den besten Freund schon, bevor du deinen Mann kennengelernt hast? Nee, die kannte ich ungefähr beide gleich lang. Und wie kam es, dass er nur in Anführungszeichen der beste Freund wurde und nicht von Anfang an dein Geliebter? Ja, wo ist der Unterschied zwischen Freund und Geliebter? Dass man ins Bett miteinander geht. Genau, das ist der springende Punkt. Ich fand ihn nicht anziehend. Ach so, und das ist erst so über die seelische Nähe gekommen. Ganz genau. Ah ja. Wir haben also eine sehr starke geistige Verbindung. Und also die haben wir nach wie vor. Und gut, mein Mann war geschäftlich sehr stark eingespannt. Ich fühlte mich darauf vernachlässigt. Und über diese Schiene ist das dann so gekommen, dass wir dann halt irgendwas zusammen hatten. Und es war eigentlich sehr lustig, weil wir eigentlich wochenlang vorher darüber gesprochen hatten, bevor das dann endlich mal so weit war. Von wem ging denn da die erste Initiative aus? Von deinem besten Freund oder von dir? Kann ich nicht klar sagen. Das ist ja wirklich wie tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, ganz ne? Genau, so ist das. Dieses Lied singst du wahrscheinlich immer mit, ne, wenn es im Radio kommt. Nein, eigentlich nicht, aber ich meine, jetzt wo du das sagst, so fällt mir das auf. Sag mal, als das dein Mann dann erfahren hat, war das nicht, ist für den nicht eine ganze Welt zusammengebrochen? Der weiß das bis heute nicht. Ach, der weiß es bis heute nicht? Nein, die Frau von meinem Freund erlebt also auch Entscheidungen. Meine Scheidung ging etwas schneller vonstatten. Sie weiß das, aber mein Mann weiß das nicht. Besteht nicht die Gefahr, dass er das doch irgendwie mal erfährt? Ich möchte das eigentlich so lange, wie es irgendwie geht, vor ihm verbergen. Warum? Weil ich ihm also während unserer Ehe sehr viel Geld geliehen habe. Und er mir das, sagen wir mal in Anführungsstrichen, auf freiwilliger Basis zurückzahlt. Ach, das heißt, du hast Angst um dein Geld? Dass er den Geldhahn zumacht vor lauter Verletztheit? Das hört sich jetzt wirklich doof an, aber es geht wirklich um viel Geld. Um wie viel Geld geht's denn? Jetzt noch um 25.000. Und du hältst das schon für möglich, dass er vor Wut dann sagt, jetzt steck dir dein Geld an den Hut? Das halte ich für relativ sicher. Also eine ganz strategische Maßnahme, ne? Gut, aber wohl durchdacht eigentlich. Wir haben also auch hier darüber gesprochen und ich habe gesagt, weißt du, lass das Geld Geld sein. Hauptsache, wir beide kommen klar. Und haben dann einfach überlegt, okay, also wir machen da jetzt kein Geheimnis raus, wenn er es mitkriegt, kriegt das halt mit, aber ich würde es ihm nicht auf die Nase binden. Aber was eigentlich lustig an der ganzen Geschichte ist, dass wir heute beide fürchterlich eifersüchtig aufeinander sind. Ich wollte das gerade fragen. Ich wollte fragen, ob du dir vorstellen kannst, diesem Mann auch nochmal fremd zu gehen. Nein. Nein. Halte ich für ausgeschlossen. Und du hast die ganz große Sorge, dass er es vielleicht mal machen könnte. Sorge nicht, aber ich denke, er würde es nur einmal machen. Aber ihr seid glücklich, ihr beiden. Wir sind super glücklich. Das ist doch toll, das ist schön. Ja. Melanie, auf dass es so bleibt. Ja, ich hoffe. Bleibt glücklich. Viele, viele, viele Jahrzehnte. Ja, ich hoffe es sehr. Tschüss, ciao. Tschüss. So, Freunde. Und wieder ist eine Nacht vorbei hier bei uns, eine Talkradio-Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen haben wir eine offene Talkradio-Show. 0 Uhr könnt ihr anrufen, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht und sag bye bye und schau bis morgen.